Der Mythos des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit von Alfred Rosenberg. 143. bis 146. Auflage, 1939, Hoheneichen Verlag, München. Gesamtauflage 733.000 Exemplare. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2009. Diese Rede ist niemand gesagt, denn der sie schon sein nennt als eigenes Leben oder sie wenigstens besitzt als eine Sehnsucht seines Herzens. Meister Eckhart. Dem Gedenken der 2 Millionen deutscher Helden, die im Weltkrieg fielen für ein deutsches Leben und ein deutsches Reich der Ehre und Freiheit.